Das nächste Menschenalter nach dem Tode des böhmischen Erzvaters ist gekennzeichnet durch elementares Hervorbrechen der Zwistigkeiten im Reich, die sich bis zur Auflösung aller Ordnung steigern, aber auch durch den völligen Verfall des luxemburgischen Hauses, und zwar in fortschreitendem Maße, je nachdem, dessen einzelne Mitglieder die Volljährigkeit erlangt haben. Wenn wir inmitten dieser Verhältnisse den König Wenzel von 1378 bis 1400 erblicken, der mit 17 Jahren die Krone übernimmt, um ihrer im Alter von 39 Jahren in aller Form wieder entkleidet zu werden, der in der Weltgeschichte unter dem Namen der Faule weiterlebt, als unwürdiger Vergeuder der geringen Königsmacht, die sich unter seinem begünstigten Vater wieder angesammelt hatte, so kann uns bei gerechter Würdigung der Verhältnisse, die dieser Luxemburger vorfand, eines vom Westen nach Osten verdüsternden Horizonts, nicht eher allein als der Schuldige erscheinen. Der weltkluge Karl hatte nichts getan, das Aufkommen der Wirren zu verhindern, die wie Schlinggewebe den Thron seines ratlosen und früh verbrauchten Sohnes umwuchern. Dem unerfahrenen Wenzel stand kein Leitstern am Himmel, und er hat in den Angelegenheiten des Reiches auch die Möglichkeiten nicht zu nutzen verstanden, die das Schisma geboten hat. Nicht einmal die Kaiserkrone vermochte er sich daraus zu holen. Der stärkste Hebel, der dieses Leben politisch in Bewegung zu setzen vermag, die Sorge um die Hausmacht, veranlasst ihn, sich in den deutschen Angelegenheiten schwankend zu zeigen, und zu einer Zeit, da ein deutscher König mit ganzer Kraft und keuchenden Atem als Kämpfer für die Ordnung hätte ringen und, wenn es sein musste, auch hätte fallen sollen, ist er immer nur halben Herzens nach Böhmen oder Ungarn schielend im Sattel gesessen und ist darum schließlich aus allen Sätteln, nicht nur aus dem Deutschen, geworfen worden. Nur mühsam, zum schweren Nachteil des Landes, hat er sich später noch einmal als König von Böhmen festsetzen können. In Deutschland vermag sich in den Erschütterungen des Schismas der römische Papst Gregor durchzusetzen, ohne dass Wenzel, der immer zu seinen französischen Verwandten herübersieht, daran einen Verdienst gehabt hätte. Auf dem Reichstag zu Frankfurt 1380 verspielt der König die größte Aussicht seiner Regierung, indem er ein Bündnisangebot der Städte, ihm gegen jedes Gegenkönigtum zu helfen, von sich weist. Die Städte brauchen ein Bündnis für ihren mächtig gewachsenen Handel zum Schutze vor der drohend zusammengeballten ritterlichen Macht und gegen die Übergriffe der mächtigen Reichsfürsten, unter denen Leopold III. Von Österreich der angriffslustigste ist. Es gibt damals größere Ritterbünde. In Hessen die sogenannten Hörner, in Süddeutschland den brimmenden Löwenbund, den St. Georgsschild, den St. Wilhelmsbund und die Sternritter, die Falkner in Westfalen. Zu Speyer schließen sich 1381, um Straßburg und Frankfurt geschart, die mittelrheinischen und niederelsässischen Städte zusammen. Das geht gegen die Ritter, aber auch gegen den Herzog Leopold, und Wenzel kann in den drohenden Gefahren nicht durchdringen. Seine Landfriedensversuche scheitern, da sich der König ganz auf die Seite der Fürsten und des Adels gestellt hat, um diese für einen Römerzug zu gewinnen. So führen weder der Nürnberger Reichstag noch die Heidelberger Stallung zu einer Versöhnung. Dann aber nähert sich der König den Städten, mit denen gemeinsam er eine Aktion gegen die Juden durchführt, die den Städtern gewaltige Mittel in die Hand gibt, aber auch Wenzel erklecklichen Anteil verschafft. Die Juden hatten sich trotz der Verfolgung 1356 in den Reichsstädten zu behaupten vermocht, nur auf dem flachen Lande, wo sie sich seit 1200 eingenistet hatten, sind sie endgültig verschwunden. Bald darauf zieht ein Gewitter über den streitlustigen Herzog Leopold zusammen. Zu Konstanz verbünden sich am 21. Februar 1385 30 schwäbische, 13 rheinische sowie die vier Schweizer Städte Bern, Solothurn, Zürich und Zug. Allerdings kommt es zu der vereinbarten gegenseitigen Hilfeleistung nicht, da die Städte in ihrer durch den Sieg der Zünfte durchgesetzten demokratischen Verfassung zu weitreichenderen Unternehmungen nicht befähigt waren. So sind den Schweizer Städten die Eidgenossen wertvoller geworden als die Hilfe des Städtebundes. Vereint mit diesen können sie den österreichischen Besitz überfallen und am 9. Juli 1386 an einem heißen Sommertage das Ritterheer des Herzogs Leopold bei Meierholz unfern von Sempach bis zur Vernichtung besiegen. Den Schweizern kommt die Schwüle des Tages, in der die gepanzerten Ritter erlahmen, zugute. Ihre scharfen Hellebarden richteten ein furchtbares Blutbad an. Die Geschichte von dem heldenmütigen Winkelried, der sich hier für die Seinen geopfert haben soll, ist eine Sage. Unter den Erschlagenen des blutigen Tages liegt auch der Herzog von Österreich, erst 35 Jahre alt. Von brennendem Ehrgeiz erfüllt, von tatkräftigem Willen beseelt, aber zu ungestüm in seinem Wesen und zu gewalttätig in seinem Vorgehen, hatte dieser Herzog schon zu Beginn der 70er Jahre seinem älteren, aber sanften Bruder Albrecht III. Die Verwaltung von Vorderösterreich, das heißt Tirols und der Vorlande, abgepresst. Im Jahre 1379 war es dann zu Neuberg an der Mürz zur förmlichen Teilung gekommen, bei der Leopold dem Bruder alle österreichischen Länder mit Ausnahme von Ober- und Niederösterreich abnötigte. Durch diese Teilung ist die Kraft der Habsburger in der entscheidenden Zeit des 14. und 15. Jahrhunderts erheblich geschwächt worden. Darüber ist schließlich der ganze Besitz des Hauses in der Schweiz, der noch 1380 hoffnungsvolle Entwicklungsmöglichkeiten in sich barg, verloren gegangen. Zunächst allerdings hatte Leopold III. Seine Macht zu mehren gewusst. 1375 war die Grafschaft Feldkirch westlich des Arlberges durch Kauf in seine Hand geraten. 4 Jahre später hatte er die schwäbische Landvogtei als Pfand erworben. 1381 die Herrschaft Hohenberg in der Schwäbischen Alb in die Hände gebracht, ein Jahr darauf die Unterwerfung der Hafenstadt Triest am Adriatischen Meere erlebt. Immer weiter drängte der hastige Mehrer seine Habe, vor allem in Richtung auf Treviso, während in der Schweiz zahlreiche Burgen in Pfandschaft geraten waren, schon seit den Geldnöten des schönen Friedrich, so dass das Land den Eidgenossen ziemlich wehrlos in der entscheidenden Stunde offen lag. Albrecht III., zum Schutz der Rechte seiner unmündigen Neffen Wilhelm, Leopold, Ernst und Friedrich herbeieilend, kann trotz einer 1388 durch die Glarner empfangenen Niederlage bei Nefels den Besitz des Gesamthauses im Wesentlichen wahren. Die Eidgenossen belagern vergebens das habsburgische Rapperswil, es kommt zum Waffenstillstand, der bis 1415 dauern soll, in welchem Zug Glarus und Luzern den Eidgenossen verbleiben.